Soweit ich die Sache zu beurteilen vermag, tatest du genau das, was du zur Selbstverteidigung tun musstest. Angenommen, ich geriete in Schwierigkeiten. Was würde dann wohl aus dir? Diese zweite kleine Angelegenheit ist die logische Folge der ersten. Mr. Gray ist die Fortsetzung von Miss Galbraith. Du kannst nicht etwas beginnen und dann plötzlich aufhören. Wenn du dich auf so etwas einlässt, musst du einfach bei der Stange bleiben. Das ist nackte Wahrheit. Keine Ruhe für den Gottlosen. Ein furchtbares Gefühl des Unheils und der Treulosigkeit des Schicksals senkte sich schwer auf die Seele des unglücklichen Studenten. »Mein Gott«, rief er, »was habe ich nur getan? Und wann fing es an? Zum Hilfsassistenten ernannt werden, im Namen der Vernunft. Darin liegt doch kein Unrecht. Es hat die Stelle auch gewollt. Er hätte sie statt meiner erhalten können. Würde er dann auch dort stehen, wo ich jetzt stehe?« »Mein lieber Junge«, sagte MacFarlane, »was bist du doch für ein Kind? Was ist dir Schlimmes passiert? Was kann dir Übles geschehen, wenn du den Mund hältst? Höre, Mensch, weißt du überhaupt, was dieses Leben bedeutet? Es gibt zwei Klassen von Menschen, die Löwen und die Lämmer. Wenn du zu den Lämmern gehörst, wirst du einst, genau wie Gray oder Jane Galbraith, auf diesem Tisch liegen. Bist du aber Löwe, so wirst du leben und dein Pferd lenken, wie ich, wie K., wie alle in der Welt, die Witz und Mut besitzen. Du bist zunächst beunruhigt, aber sieh dir K. an. Mein lieber Junge, du bist doch geschickt, du hast Mut. Ich liebe dich und K. liebt dich. Du bist zum Führer geboren. Und ich erkläre dir bei meiner Ehre und bei meiner Lebenserfahrung, lass 3 Tage vergehen. Und du wirst über diese Schreckgespenster lachen, wie ein Schuljunge über eine Posse. Mit diesen Worten verabschiedete sich MacFarlane und fuhr in seiner Gig die Allee hinunter, um noch vor Tagesanbruch seine Wohnung zu erreichen. Fettes blieb also allein mit seinen Schmerzen. Er erkannte die schreckliche Gefahr, in die er verstrickt war. Mit unaussprechlicher Bestürzung sah er, dass für Schwächlichkeit kein Raum blieb und dass er durch Zugeständnis über Zugeständnis aus dem Herrn über MacFarlanes Geschick zu dessen bezahltem und hilflosem Spießgesellen gesunken war. Die ganze Welt würde er hingegeben haben, hätte er sich zur richtigen Zeit etwas unerschrockener benommen. Dass er auch jetzt noch Mut beweisen könnte, dieser Gedanke kam ihm überhaupt nicht in den Sinn. Das Geheimnis der Jane Galbraith und die verwünschte Eintragung in sein Geschäftsbuch verschlossen ihm den Mund. Stunden verstrichen. Die Klasse begann sich zu füllen. Die Gliedmaßen des unglücklichen Gray wurden an den einen und den anderen ausgeteilt und ohne Bemerkung übernommen. Richardson wurde mit dem Kopf beglückt, und noch ehe die Stunde der Freiheit schlug, zitterte Fettes vor innerem Frohlocken, als er sah, welch gute Fortschritte sie in Bezug auf ihre Sicherheit gemacht hatten. Mit wachsender Freude beobachtete er während der nächsten 2 Tage den furchtbaren Prozess der Zerstörung.